Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Guten Tag, und mit Martin. Ja, du hast jetzt so angesetzt, das wolltest du noch mehr sagen, aber sagst du nicht. Mit mir auch, genau. Schön. Alle sind wieder da, alle sind wieder vollzählig, in alter Frische. Eins, zwei, drei. Ja, bei Hochtemperaturen in München und geschlossenem Fenster, nur euch zu lieb. Ja, super schlimm gerade mit der Hitze, aber das wird noch ein bisschen so bleiben. Ja, es fängt wieder die Zeit an, wo die Podcaster leiden müssen für die Tonqualität. Ja, zumindest die mit Headsets. Ja, also ohne Headsets wäre es jetzt auch nicht viel besser, also weil Kopfhörer machen die Ohren genauso warm. Ja. So. Ja. Wenn ihr den Whirlpool mal endlich hinstellen würdet, dann wäre das kein Problem. Jacuzzi. Ja, das hat halt auch so leichte Probleme so mit Audio und so. Ohne Whirlen natürlich dann. Ja. So, mal, kaltes, klares Wasser. Bällebad. Oh Gott. Rave Parade. Ja, unsere beliebte Rubrik Recap der letzten Woche. Ist mir ganz neu, ja. Recap. Die hat irgendjemand eingeführt, ohne mein Wissen. Recap auf nächste Woche. Ich habe das ja informell schon länger eingeführt, nämlich, dass ich nicht nur Sachen empfehle, sondern auch nochmal kurz recappe, wie sie sich in der Langzeitstudie anfühlen. Aha. Die Recoil Winders, die ich letzte Woche empfohlen habe, sind nämlich jetzt angekommen vor 3 Tagen und ich bin relativ begeistert. Mhm. Manchmal ärgere ich mich ein bisschen, dass ich die Kopfhörer gerade drin habe und sie deswegen nicht in den Recoil Winder einführen kann. Okay. Also im Ohr meinst du? Ja, dann ist der nämlich ziemlich nutzlos, solange ich die Kopfhörer im Ohr habe. Ja, ich habe dich auch schon gesehen, dass du praktisch dein iPhone ganz mit den Recoil Winders und dem Kopfhörer so hängenderweise durch die Gegend getragen hast. Genau. Die funktionieren sehr gut und endlich kein Verheddern, wenn ich die irgendwie transportieren muss. Das ist schön. Also hat mir gut gefallen, diese Investition, und ich bereue sie nicht. Okay, das können wir ja noch weiter verfolgen, wie lange das der Fall sein wird, aber du bist zuversichtlich, dass es wirklich... Ja gut, in den ersten Tagen hatte ich das Problem, dass ich sie verlegt habe dauernd. aber das ist Gewöhnungssache, habe ich beschlossen. Ja, ich hätte das Problem, dass das Ding mir ein bisschen zu groß ist, um es in die Tasche zu packen jeweils, weil ich habe immer eigentlich die Kopfhörer in derselben Tasche, meistens die Hosentasche, wie das iPhone, und dafür sind sie dann ein bisschen zu dick danach, aber ja, das ist mehr so ein Designproblem. Du musst nur die Lebenszeit zusammenrechnen, die du damit verbrauchst, Kopfhörer zu entwirren. Ja. Und dann relativiert sich das Problem. Okay. Ist mir jetzt noch gar nicht so aufgefallen, dass ich da so viel Zeit mit verbringe, aber... Ich schon. Okay. Tja, das ist für dich das unterschiedliche Nutzungsverhalten. Und dann in Other News... was damit gar nichts zu tun hat und aus der Rubrik gleich schon wieder rausfällt. Mein tolles neues Brettspiel Santa Cruz, was ich ja schon mal erwähnt hatte im Februar oder so. Das klingt so ironisch. Das ist jetzt, super. Hat jetzt okay, also mein tolles Brettspiel Santa Cruz hat einen Preis gewonnen, und zwar den österreichischen Spielepreis Spiel der Spiele. Success! So der österreichische Spiele-Oscar. Der österreichische Spiele-Oscar. Genau. Also für alle, die in Österreich wohnen, ist das natürlich genauso relevant wie für die, die in Deutschland wohnen. Ich dachte schon. Ja. Also das passt jetzt gerade nicht in meinem Kopf. Ich muss. Ich wollte gerade sagen, du hast uns in diesen Sätzen so viel rumgegeben, eigentlich so. Gratulation, oder? Großartig. Ja, Gratulation. Preis. Genau. Also. Ihr könnt in den Laden gehen oder auf Amazon gucken und euch das Spiel mal ansehen. Solltet ihr nach wie vor tun. Das ist ein grandioses Spiel geworden. Ja. So, genug der Eigenwerbung. Jetzt kommt natürlich noch unsere Rubrik, die schon jeder kennt, nämlich die Fehler. Wie heißt denn die Rubrik? Errata. Wenn sie da nicht steht, dann kommt sie auch nicht. Aber genau. Habt ihr Errata? Haben wir Errata? Nein, haben wir. Irgendwas habe ich mir gedacht, dass ihr falsch gemacht habt. Ja. Ich habe es auch wieder nicht wirklich gemerkt. Irgendwas falsch gemacht. Ja, bestimmt. Aber vielleicht verwechsel ich euch jetzt auch mit dem Mobile Maxline, die ich gerade so im Kopf hatte, wo ich so viel Errata gerne. Wir könnten Crossover Errata machen zur letzten Mobile Max. Mobile Max Watch. Mobile Max Watch. Das Mobile Max Blog. Der Mobile Max Watch Podcast. Ah, großartig. Ja, aber die haben über NDA-Information gesprochen, wo ich was korrigieren wollen würde, aber das ist ja doppelt falsch dann. Ja, schönen Gruß an die Kollegen an der Stelle. Gut, dann kommen wir einfach ohne große Selbstgeißelung zu den Neuigkeiten dieser Woche. Unter anderem haben wir das uns eigentlich im Podcast gefragt, wie Bob Mansfield heißt, oder haben wir das uns beim Essen gefragt? Wir haben es im Podcast nicht gewusst, deswegen, also im Podcast direkt zur Keynote, deswegen hat mich der Flo angepiekst von links während der WWDC noch, genau. Mhm. Und ja, jetzt lohnt sich es gar nicht mehr, so es zu wissen. Ja, also Bob Mansfield heißt Bob Mansfield, war bis vor kurzem Senior Vice President of Hardware Engineering und ist es jetzt bald nicht mehr. Genau, also der Hardware-Typ, der immer in den Videos auftaucht. Genau. Dieser nette Herr mit den wenigen Haaren, der so ein bisschen immer erzählt, wie toll, krass aus einem Block so ein MacBook gefräst wird, der wird in Zukunft das nicht mehr tun. Ist ja auch ein langweiliger Job. Naja, also ist schon, er ist ja in Videos immer wieder aufgetaucht in irgendeiner Form und ansonsten hat er wenig außen, also auf Keynotes oder so nicht. Sag ich wirklich so, in den Videos hat er die Hardware repräsentiert. War mir an der Stelle auch immer unklar, wie sehr er den Job dann wirklich auch macht oder es nur in den Videos derjenige ist, der die Hardware repräsentiert. Aber anscheinend wirklich derjenige, der das macht. Was ich ganz interessant finde, dass bei Apple dann die Leute, die das auch machen, auch trotzdem in so einem Video so sprechen können und das vermarkten können. Ja. Also ich weiß nicht genau, ob zumindest lernen müssen. Oder es lernen müssen, ja. So die richtigen Fails an der Stelle gibt es ja ganz, ganz selten. Ja. Also Bertrand war da schon am grenzwertigsten, fand ich. Ja, und Federini ist auch so ein bisschen grenzwertig. Aber ja, nicht in Videos, finde ich. Nicht in Videos, nicht in Videos. Ja, in live ist es so ein bisschen wackelig. Naja, auf alle Fälle seit 99 war der wohl bei Apple und jetzt steht da Retirement wirklich, also nach Apple so ab ins in den Ruhestand, was man natürlich nach 10 Jahren Apple wahrscheinlich oder 99 bis jetzt, ja, 13 so ungefähr, wahrscheinlich auch gut machen kann, oder? Ja, doch, also was man auf jeden Fall machen man möchte, glaube ich. Man muss jetzt nicht mehr arbeiten. Also wenn man jetzt nicht bei Palm versumpfen will und Konkurrenz machen, dann macht man wahrscheinlich auch Retirement. Oder? Ja, also genug Geld wird er haben und genug gearbeitet wird er auch haben, insofern schon okay. Ist nur spannend, also hat irgendwie die komplette Mac-Linie, das iPhone mitbetreut, irgendwie iPad von Anfang an mitbetreut, sprich, der hat da überall seine Finger drin gehabt, gerade was so Hardware Engineering angeht. Wird spannend, wie das jetzt in Zukunft wird, aber der Nachwuchs, in Anführungszeichen, der ist ja schon irgendwie bestellt und ist irgendwie die zweite Hand in Sachen iPad Engineering gewesen und irgendwie auch schon ewig bei Apple und muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja. Denke ich auch. Das wird alles schon. Braucht man jetzt nicht genauso rumheulen wie bei allen anderen, die irgendwie gehen. Das geht schon. Wie heißt der gute Mann gleich wieder, der ihn ersetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Das weiß ich nicht. Das werden wir in irgendeinem nächsten Video Riccio, sehen. Riccio, irgendwie so, oder? Ja. Ja. Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Das können wir dann nächste Woche als Errata nachtragen. Genau. Und dann kommen wir zu den Nicht-Apple-Neuigkeiten. Genau, also da, wo mal. Wir gar nicht so Fanboy ist. Ach, wir sind das totale Google-Fanboys. Ja, ja du dich. Schon, vom Project Glass. Wenn es dann mal käme. Ja. Genau, es war Google I.O. Mhm. Das ist sogar noch. Es ist noch Google I.O., so. Das ist richtig, ja. Aber es war Keynote, jetzt vorgestern war es, glaube ich. Und da gibt es einiges Neues, das Marcel nicht interessiert. Nein, interessiert mich sehr. Wie machen wir das? Also wir haben die Kino geguckt, also zu mehr oder weniger Teilen und ansonsten hat ein bisschen was so mitbekommen. Genau. Wir können immer so ein bisschen Keynote-Recap machen. Keynote-Recap, okay. Wir haben es begonnen mit dem nächsten Verzehrprodukt, Codenamen. Genau, mit dem nächsten Süßigkeiten-Milchspeisen-Dings. Dieses Mal eine Süßigkeit, nämlich Jelly Bean. Ja. Und ist Android 4.1. Android 4.1, ja, nicht Android 5 oder so, sondern Android 4.1 an der Stelle. Ja. War Ice Cream dann 4? Ich bin unklar. Ice Cream Sandwich war 4.0, ja. Ja, okay. Ja. Genau, nächste Android-Version. Was haben sie Wert gelegt in der Keynote? Das war Butter, ja, sie hätten gern Butter mehr, weil. Project Butter, ja. Das heißt, die ersten 10, 20 Minuten geht es irgendwie um Project Butter. Mhm. Und also ich dachte mir erst so ein bisschen so, also ich bin es ja von Apple gewohnt, dass sie auf die Bühne kommen und sagen, übrigens, das war jetzt immer alles scheiße, was wir gemacht haben und jetzt ist es neu und gut. Aber das jetzt in der Form von Google, das war so ein bisschen eerie, weil also die Aussage von Project Butter ist ja, ja, wir wissen, dass das alles unresponsive und ruckelt wie Sau und jetzt wird's besser. Ja, und du hast ja schon, wie mir im Vorfeld schon gesagt, wie sie es teilweise dann da darstellen an der Stelle. Also erstens erklären sie halt Basisdinge, die halt einfach so sein sollten, damit es flüssig ist. Ja, irgendwie V-Sync benutzen und okay, sie sprechen jetzt von Triple Buffering, was jetzt technisch jetzt nicht unbedingt wichtig ist, glaube ich, an der Stelle. Mit Double Buffering soll es eigentlich auch funktionieren. Ja. Also es geht eigentlich nur darum, dass die komplette UI mehr Frames pro Sekunde kriegt, damit es sich flüssiger anfühlt und flüssig, also eben butterweich, denke ich mal, wäre die Assoziation, die sie gerne hätten. Ja. Was sie dann machen, ist ein Video zu zeigen, wo sie mit der Red-Kamera, Mega HD und möglichst bisschen Gadget Porn noch eingebaut. Ja. Genau, möglichst viel Frames per Second die Aufnahme auch machen, damit sie vergleichen können zwischen altem und neuen Android und machen da 120 FPS in der Aufnahme. Was dann dazu führt, dass natürlich das neue Android auch langsam aussieht und ruckelig, nur halt irgendwie halt dreimal mehr Frames wie das alte Android macht. Also das schon, aber es ist zumindest in der Aufnahme sieht es jetzt nicht so aus, als wäre das alles super smooth und flüssig, sondern halt ja, also jetzt eher so in dem 30 Frames Minimum Bereich, wo iOS eigentlich eh schon ständig rumgurkt. Ja, also da ist ja eher so 60 Frames so das, was man haben will unter iOS. Ja, war mal so mit der, eben ganz am Anfang haben sie gemeint 60 Frames, aber es ist unterwegs schon verloren gegangen in vielen Apps. Ja, also ich sag nur Podcast-App, aber da kommen wir später zu. Naja, aber so das Demo war in der Tat so ein bisschen seltsam. Also da hat man jetzt nichts von dieser Butter gesehen, die die ganze Zeit themenbestimmend war. Nee, eben. Also das fand ich eigentlich das Unangenehmste, dass eigentlich an der Situation, dass sie nicht jetzt einfach geil flüssiges Screen Capture von einem Device gezeigt haben, das jetzt flüssig reagiert in allen Aspekten. Sondern sie haben halt so dieses Video gemacht, wo man nicht mehr den Eindruck hat, dass es besonders flüssig ist. Ja, sind sie eigentlich auf dieses, also die Themen am Anfang waren ja irgendwie Resync, Triple Buffering, Touch Responsiveness. Touch Responsiveness ist auch sowas, wo ich nicht verstehe, was sie da quatschen. Also da war halt so die Geschichte, okay, die Touches kommen in einer anderen Geschwindigkeit rein, als das Video rausgeht. Ja. Mhm. Was ja gut ist, weil Touches sollten eigentlich in einer höheren Auflösung reinkommen, als jetzt das Video geht, weil was weiß ich, was da mit Multitouch und so weiter passiert. Und da war irgendwie ihr Clou, dass sie die Touches jetzt auf den V-Sync ziehen, auch mit und ein bisschen vorhersagen, wo der Touch sein wird, wenn. Fand ich total gaga, aber vielleicht ist das da hilfreich. Ja, muss man ausprobieren. Ja, also. Ja. Also sie sind auf alle Fälle für mehr Responsiveness, was ja an sich der Plattform gut tut. Ja. Können wir ja mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Ja, ja, ja. Wenn denn dieses Betriebssystem irgendwann auf Geräten landet. Ja. Was dann in diesem Android 4.1 noch, also was mir noch aufgefallen ist, waren halt, dass sie nochmal gut auf die Search Results Cards eingegangen sind. Ich glaube, die gibt es schon länger. Das ist, wenn man diese globale Suche in Android benutzt, dann kriegt man eh schon so Antworten, wie man jetzt, also wenn man jetzt von der iOS-Seite kommt, von Siri gewöhnt ist, so praktisch abgeschlossene kleine Karten mit Antworten zu den Fragen, die da gerade waren. Das sah recht schick aus und auch irgendwie flexibler, also einerseits flexibler ist das, was Siri da so liefert und andererseits auch ein bisschen sogar bedienfreundlicher, weil einerseits bleiben die Karten da, die kann man nochmal zurückgucken, was dann eigentlich ist. Man kann auch gleichzeitig auf die entsprechende Google-Suchergebnisse, die mit dieser Anfrage zu tun haben, auch zugreifen noch. Hm. Und es kommen auch so kontextsensitive Antworten. Also da haben sie irgendwie, so, das scheint genauso gut oder besser als Siri zu sein, eigentlich, ja, ja, würde ich jetzt mal ehrlicherweise behaupten. Bei Siri kommt erschwerend hinzu, dass der meiste Kram halt außerhalb von Amerika überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, aber ich weiß nicht, ob es bei Google so viel besser ist. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber es nervt halt nach wie vor, dass ich Mathematiker nicht benutzen kann, zum Beispiel. Ja. Du meinst Wolfram Alpha? Wolfram Alpha meine ich. Also, ja, aber das ändert sich, glaube ich, mit iOS 6, wenn ich das so im. Ja, mal abwarten. Also in Vermutungen. Ich weiß es leider nicht. Ich habe es noch nicht wieder getestet. Und dann dürfte ich es nicht sagen. Genau. Was noch ganz nett war irgendwie Offline-Maps, also dass die Google Maps halt wirklich auch die Funktionalität einbauen, dass du gewisse Bereiche die einfach runterziehst und dann nur noch GPS brauchst. Bin ich auch gespannt, ob das da bei bei Apple, bei iOS 6 dann auch so sein wird, dadurch, dass die Vektordaten haben, dass die Caches irgendwie ein bisschen persistenter sind. Also explizit angeben kann man nicht in einem Bereich, den man runterladen kann. Ich habe aber zumindest in San Francisco schon gemerkt, so dadurch, dass es irgendwie Vektordaten sind und er sie mehr berechnet und nicht die ganzen Teils gecached sind, konnte ich mich auch in San Francisco ohne Daten noch orten und so. Und hatte noch ein bisschen Wegmaterial, also hatte noch genug Kartenmaterial, dass es sinnvoll ist. Aber weiß ich nicht, dass es Caches sind, ist man sich da vielleicht nicht sicher, aber das fand ich da ganz nett. Und ansonsten, ja, was haben sie so gezeigt? Offline-Voice-Erkennung ist das irgendwie. Offline-Voice-Erkennung, genau. Das hat auch für Englisch ganz gut funktioniert, was sie da gemacht haben, und war auch relativ schnell, dass es wirklich im Prozessor passiert und nicht das übers Netz. Das ist schön. Sowas wünsche ich mir. Ja, das glaube ich. Ich glaube, du kriegst es aber von Apple nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. In absehbarer Zeit. Was haben sie da noch gemacht? Ja, so Homescreen, Customizing, Stuff, Notifications sind besser geworden, nochmal. Ja, also was ich immer wieder merke, wenn ich das angucke, feature-technisch gefällt es mir eigentlich immer ganz gut, aber das Gesamtkonzept gefällt mir halt nicht. Und feature-technisch bin ich halt auch immer, ich habe immer so das Gefühl, das ist so Windows-mäßig. Es kommt so von der technischen Seite, die Notifications haben diese Features, und diese Features zeigen wir euch jetzt alle. Das ist das Gesamtkonzept, das ich jetzt einem unbefangenen Nutzer, also der jetzt nicht ein Computernutzer ist eigentlich, vorsetzen müsste. Diesen Übergang schaffen sie, glaube ich, nicht. Also wenn ich jetzt unbedarften Menschen habe, den ich jetzt ein Android-Device oder ein iOS-Device von Latz geben würde, dann habe ich das Gefühl, beim iOS-Device erkläre ich es ihm leichter. Ja, ich glaube, es wird auch immer mehr zu einer Geschmackfrage. Ja, also das eine liegt dem einen besser, das andere dem anderen. Was eben mir halt immer auffällt, so ein bisschen, ist, wenn ich so eine Keynote gucke, ist, dass ich erst immer die Momente habe, so wie, was, das gibt's noch nicht unter Android? Und im nächsten Moment dann so, oh, das hätte ich aber auch schon, und das gibt's da schon lange. Also, das hätte ich auch gerne. Und das gibt's da schon lange. Also da ist so ein bisschen, man nähert sich so aneinander an, und das gibt so Features, die haben die einen schon ewig und die anderen kriegen sie jetzt neu und umgekehrt. Ja, aber so unterm Strich nimmt sich das jetzt alles, ja. Ja, ein so Moment war zum Beispiel, dass das Accessibility auch anfangen einzubauen. Ja, ob das jetzt eine direkte Reaktion auf die Keynote war jetzt von Apple an der Seite, das nochmal so prominent darzustellen. Aber anscheinend ist es neu, dass du mit entsprechende Bedienhilfen kriegst, dass du es auch mit ein paar Gesten und Sprachausgabe bedienen kannst, wenn du den Bildschirm nicht siehst. Also ich glaube, es ist auch mittlerweile gar nicht mehr so richtig zu sagen, dass das iPhone dieses super simple Gerät ist. Das war es sicherlich, als es vorgestellt wurde, aber da sind so viele Features und um die Ecke Gesten und Einstellungen dazugekommen, das überfordert einen dann doch ganz schön, wenn man da nicht mitgewachsen ist in der Zeit. Und alleine die Telefon-App, wie ich da sehe, wie meine Eltern Probleme haben mit der Telefon-App, weil die halt dann noch diese 6 oder 5 Reiter unten hat mit den 5 verschiedenen Bereichen und manchmal, wenn du auf den Button klickst, dann rufst du direkt wieder an, und dann gibt's noch dieses Triangel an der Seite rechts, und da kannst du Details sehen. Also eigentlich sehr verwirrend gemacht. Und so diese Einfachheit, auch dadurch, dass sie eben viele Apps jetzt ausgelagert haben, dass du viel mehr Apps hast. Die Einstellungen sind eine Wüste von undurchsichtigen Sachen. Wo, was liegt überhaupt? Manche Einstellungen sind unter allgemein, dann andere wo ganz anders. Ich glaube, dieses super simple ist da gar nicht mehr gegeben. Ich weiß nicht, ob super simpel überhaupt jemals das Argument war. Also mein Argument war immer, es ist einfacher zu bedienen als der Rest. Und das ist, glaube ich, immer noch wahr. Ja. Bei mir ist auch die Argumentation nicht super simpel, sondern zumindest kommt man mit ein paar Erklärungsgeschichten dann schon recht weit und kann da drin bleiben, so ungefähr. Man muss sich mit vielen nicht beschäftigen, und man kann. Also das stimmt schon noch, aber es wird auch immer komplexer. Ja, Game Center oder Find My Friends. Find My Friends haben wir letzte Woche jetzt mal wieder drüber geredet. Find My Friends funktioniert ganz schlecht in allen Aspekten. Das ist auch total in Vergessenheit geraten wieder, diese Funktion, die eigentlich ja ganz nett ist und ganz nützlich, aber sie ist so eingebaut, dass du sie halt nicht nutzt. Ja, genau. Also es ist auch so, ich hätte das mal mit meinen, also gerade Find My Friends hatte ich auch meiner Mutter mal benutzt. Die war eher verwirrt insgesamt, weil vor allem immer wieder Passwort eingeben oder nicht. Und Tja. Gut, weiter. Weiter, da Google hat jemand Now reingeschrieben. Was ist ein Google Now? Habe ich das überhört? Ich habe das so auf 4x gehört. Google Now ist dieses Ding, so von wegen, Google weiß immer, wo du bist. Und wenn du jetzt in einem Restaurant bist, dann schlägt dir Google schon mal vor, hier ist doch irgendwie die Spaghetti, die sind besonders toll. und also kontextsensitive Google-Ergebnisse, soweit ich das, du weißt es gar nicht mehr, war das in der zweiten Keynote? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht war das in der zweiten, ich habe das mir, mir sagt, das da gar nichts. Lass mich das nochmal kurz gucken, wann das war, aber das war auf jeden Fall auch so auf der I.O. Also okay. Die Zukunft ist jetzt da, oder? Hier so, gets you the right information just in right time, tells you the weather before you start your day und traffic to expect und so, also immer so kontextsensitiv quasi Informationen, die hochpoppt, so, du bist jetzt gerade auf dem Weg in die Arbeit, hier, schau mal, es ist Stau und so. Okay. Also so Kram. Mhm. Auch ein schöner Klassiker, Google-technisch so relativ anderwehr gesprochen, sie haben ja auch Sportergebnisse in den Suchcards gegeben und da hatten sie auch wieder bei diesem klassischen Satz gesagt, wo sie ihnen komplett unbewusst ist, dass es für viele Leute creepy ist und hat auch wenig Klatschen gebracht. Und du musst nicht mal einstellen, welche Mannschaften du gerne magst, weil wir wissen das eh, weil du suchst danach. Und das sind so diese Momente, wo der Raum halt so ein bisschen klatscht und eigentlich auch schon weiß, das ist so diese Datenkraken-Aspekte, die für die Googler selber halt sind. Ja, wir haben die Information und nutzen die für dich, ist super. Und, genau. Und diese, ja, das ist auch so, das war da irgendwie so auch, und wenn du reist, dann zeigen wir dir irgendwie automatisch eine Konvertierung von Euro nach US-Dollar und so, weil wir wissen nie, wo du bist. Genau. So. Also sie haben da überhaupt Google keine, knows. Sie haben da überhaupt keine Awareness dafür, dass das ein touchy Subject ist eigentlich. Mhm. Und selber haben sie einfach, also alle Entwickler und alle Mitarbeiter von Google haben da, glaube ich, echt so eine ganz andere Weltsicht, so, weil die arbeiten eh für den Konzern und denen ist das komplett egal und je mehr mit den Daten machen, umso schöner, was ja auch zum Teil eine interessante Richtung ist, ja, aber es ist halt, man merkt halt schon, dass sie da kein Bewusstsein dafür haben, so wie sie es präsentieren jeweils. Ja, also ich denke, dieses Google Now, das ist halt so, sind also Search Cards im Prinzip, die kontextsensitiv kommen und das wird halt vor allem auch so aus dieser Glas-Geschichte rausgefallen sein. Wahrscheinlich, da brauchst du das ja noch nicht fertig geguckt. Mhm. Schön. Was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir das, wo ich dann heimgegangen bin vorher und das nicht mehr mitbekommen habe, zumindest nicht live, das Nexus 7. Das Nexus 7, ja, und zwar macht Google jetzt auch ein Tablet. Ja. Nicht nur ein Phone, und zwar ein Low-End eigentlich Tablet, das eher so gegen den Fire positioniert ist, ja, aber so ein 7-Zoll-Ding. Von den Specs her gar nicht schlecht aussieht so. Mhm. Und zwar machen sie so Einstiegspreis $200. Mhm. Gibt's wohl jetzt auch schon. Also in Amerika. Und interessanterweise in UK dann auch. Okay. Möglichst, vielleicht haben sie einfach keine Lokalisierungen drin in Jelly Bean. I don't know. Sieht nach einem ganz netten Gerät aus. So. Ja. Und sonst so? Naja, der Preis ist halt schon interessant. Also für $200 so ein Tablet, also ich glaube, so die Kombination aus Preis und aktuellste Software dann wirklich auch, ist ein interessanter Ansatz da. Ja, also ja. Würde ich mir schon auch wieder, also wenn es jetzt hier gäbe, würde ich mir das zum Beispiel einfach mal kaufen. $200, 200 Euro für ein aktuelles Android-Tablet, so einfach um die Experience zu sehen, um das zu machen. Ja. Sie haben interessanterweise mit Asus zusammengearbeitet in dem Kontext. Also okay. Wenn ihr euch nicht erinnert, so die Leute, die das Padphone wirklich gemacht haben. Jetzt der Phone, jetzt der Tablet, jetzt der Padphone. Ist gemein. Ja, ist gemein. Aber die machen halt die Hardware für Google jetzt. Ja, aber so im Prinzip zielt es ja so eher auf das Fire ab, wie du richtig gesagt hast, gerade schon so als Hauptkonkurrenten, weil so ein iPad ist ja dann doch nochmal was anderes, weil es größer ist und weiß nicht, also ein iPad kannst du nicht in einer Hand halten, dieses Ding schon eher, so dieses 7. Ja, aber vom Konzept her finde ich es richtig. Also es ist so, das Preissegment unterhalb des billigsten iPads zu machen, ist wichtig. So, und es ist trotzdem ein Tablet und es ist mit aktueller Software dann auch wahrscheinlich ein ganz spannendes Tablet, so von dem, was es da so an Performance liefern wird, glaube ich. Und als Performance wird es auch den Fire outperformen, glaube ich, ohne Probleme. Einerseits, weil es von der Hardware her ein bisschen neuer ist. Andererseits, weil sie halt einfach auf einem viel aktuellerem Android-Stack laufen als jetzt das Fire. Das ist ja jetzt inzwischen schon fast Steinzeit. Ich finde es spannend, dass es irgendwie so einen fließenden Übergang gibt von Telefonen zu Tablet hin, wo das dann natürlich auch schwierig wird, dann für Entwickler zu entscheiden, wo mache ich eine UI grundsätzlich anders oder skaliere ich einfach von Telefon bis auf 10 Zoll Tablet hoch, ja, was natürlich dann Lazy Mans Alternative im Zweifel ist, die dann viele machen werden. Ja, schwierig alles. Ja, alles schwierig. Ich hätte in Amerika dann lange Diskussion mit einem Google-Mitarbeiter um genau diese Haltung. Und es ist echt, es war eine sehr zähe Diskussion, da überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Weil auflösungsunabhängig und also das ist halt irgendwie für die Google-Seite halt wichtig, dass du auf beliebigen Auflösungen irgendwie läufst. Und die haben auch ihre Konzepte, dass es abstrahiert ist. Und man könnte das alles viel schöner machen. Also man könnte praktisch auf diese verschiedenen Auflösungen viel besser eingehen, als es die Masse macht. Also das ist mal das eine. Aber es bleiben halt diese, wie ich auch finde, wirklich Designprobleme, wenn du davon ausgehst, dass du diese unterschiedlichen Auflösungen haben musst, eigentlich fast immer, kannst du halt keine beste Lösung für eine Auflösung machen. Ja. Und das macht für mich eine ganz andere Herangehensweise, gerade wenn du ein bisschen mehr Schickimicki-Kram machen willst, ja, und ein bisschen eine schönere Experience. Wenn du die bis zum Ende detailliert genau drauf auslegen willst, dann kannst du das halt bei Android so nicht. Hm. Ja, und das ist durchaus per Design so. Hm. Und ich denke auch, dass man das nach wie vor merken wird bei den verschiedenen Apps, wobei es auch schon weit besser geworden ist. Also dieses nur hochskalieren machen schon nicht mehr alle und irgendwie, es gibt ja mehr Style noch, aber es ist trotzdem noch, also auch da haben wir ja auch zumindest ein aktuelles Prä-Jellybean Android Phone auch wieder in der Hand gehabt. Das ist schon auch sehr anstrengend. Mal gucken. Ganz abgesehen davon von den AMOLED-Displays, die mir Schmerzen bereiten. Echt gar nicht. Wegen der ganzen Wabenstruktur, die man da sieht, die ist echt die Hölle. Ja. Und das sind die Masse von Android-Phones. Aber das Schlimme ist, die meisten Leute sehen das gar nicht. Ja, super schlimm. Was, da hilft überhaupt nichts, dass es mehr Auflösung hat als das alte 3GS, finde ich. Also ich finde das für meine Augen viel schlimmer als die dicken Pixel von dem 3GS. Ja. Okay, also Nexus 7. Mal gucken, wann es auch hierher kommt. Ich denke, ich werde mir eins shoppen. Mal gucken, ob das hierher kommt. Achso, so meinst du es gleich. Keine Ahnung, das dauert ja manchmal. Dann ein total absurdes Produkt noch, das auch in der Keynote rankommt. Der Nexus Q. Der Nexus Q. Ja. Das sah so aus wie ein Apple TV von dem, was ich von Apple TV verstehe. Also nichts. Ja, es ist irgendwie, was ist es denn? Es ist eine runde Kugel, ja, die ist so, ja? Sorry. Weil ich rund und Kugel. Eine runde Kugel, ja. Genau. Mit einem Drehinterface drauf, also man kann so drehen, Lautstärke, glaube ich, ist es standardmäßig, aber je nachdem, was ist, in dieser Spalte ist so LED-farbiges Kram drin, also macht ein bisschen Ambient-Leuchte. Hinten dran sind Ausgänge und Eingänge. Irgendwie Netzwerk. Mhm. Das ist ein Audioverstärker drin. Also du hast 4 fette Anschlüsse für, ich glaube, so Lautsprecherkabel. Ja? Mhm. Aber so welche mit Stecker, nicht mit Klemmen. Du hast HDMI-Out und du hast einen optischen Out. Und du hast irgendwie Wi-Fi auch eingebaut und natürlich Strom muss da auch ran. Okay. Und das ganze Ding ist ein Ding ohne Interface eigentlich direkt. Also es gibt keine, wie jetzt beim Apple TV, eine Fernbedienung oder sowas, sondern du brauchst irgendein Android-Device dazu, damit du es bedienen kannst. Es hat irgendwie so Nearfield-Kram auch mit drin, dass du praktisch die Software, das ist so in dem Marketing-Video auch gemacht worden, dass du durch Nearfield praktisch dein Android-Telefon auf diesen Q drauflegen, dann kommt die Software rüber, wie auch immer. Irgendwas muss man da bestimmt aktivieren, das ist alles nicht so schön, aber das geht. Und dann hast du kannst du halt Medien konsumieren da drauf und irgendwie interagieren mit dem Teil. Also sie haben da sowas in dem Video vorgestellt wie iTunes DJ, dass man praktisch da so eine Playlist hat, wo alle irgendwie ihre Songs mit draufpacken können. Im Gegensatz zu iTunes DJ halt auch so, dass wenn du Songs hast, dann kannst du die da einfach hinschieben. Du musst nicht irgendwie dann auf dem Gerät den Song gekauft haben oder so, wobei ich weiß nicht, wie die DRM-Situation unter Android aussieht, da bin ich habe ich einfach zu wenig Nutzung. Nee. Aber es ist so gefühlterweise so iTunes DJ eingebaut, was ja interessanterweise beim Apple TV nicht so ist. Ja. Stimmt. Also das ist auch so ein, warum nicht? Und ansonsten hat der ganze Google Play Medien Marketplace da drin und Was war denn nochmal iTunes DJ? Ich erinnere mich so. iTunes dunkel. DJ war so, du lässt ein iTunes hier im Netz laufen und dann können Leute vom iPhone aus Herzchen voten oder Songs aus der Library aussuchen, die da in die Playlist kommen. Und das Feature gibt es auch immer noch. Ja. Wie oft hast du schon genutzt? Ich glaube in meinem Leben jetzt 6 Mal Und irgendwann ging es mal nicht mehr zwischendurch, weil die Apple Remote es nicht mehr konnte. Hm. Und man ist halt, das Problem ist halt, man ist halt nicht in Kontext unterwegs, wo es benutzt wird und wo alle irgendwie iOS-Geräte haben. Oder also ich glaube, da ist es auch so, bei Google selber haben die jetzt alle Android und dann passt das auch wieder, aber ansonsten auch nicht. Hm. Ja, das ist mir auch aufgefallen in diesem Präsentationsvideo. Jetzt kannst du mit allen deinen Android-Geräten irgendwas anfangen. Und Apple sagt, jetzt kannst du mit allen deinen iPhones was anfangen. Tja. Und Microsoft sagt, hier ist das Surface. Aber Microsoft sagt ja mittlerweile, wir haben eine App für Android und wir haben eine App für iOS. Ja. Aber schön ist das alles nicht. Ja. Also das Q kostet irgendwie $300, wird in Amerika hergestellt, interessanterweise. Und also das extra betont. Ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es in der Keynote betont haben, es ist in der Berichterstattung irgendwie mitbekommen. Ich glaube, der Gruber hat sich darüber lustig gemacht oder so. Okay. Auf eine ganz komische Art und Weise. Ja, wie der Gruber halt so ist. Genau. Medien-Hub, wenn du Android. Ja, aber auch Video eben. Oder? Auch Video, ja. HDMI-Out kannst du an den Fernseher oder auch an Stereoanlage anschließen und dann irgendwie benutzen, aber halt über einen Android direkt fernbedient und nicht über andere Geschichten. Schön, schön. Genau. Ja, dann kam noch was ganz Unerwartetes raus, nämlich der Chrome für iOS. Der Chrome für iOS. Ja. Warum will man dann sowas? Das frage ich mich auch. Also die eine Geschichte ist natürlich so Unified Search und Address Bar, was du ansonsten nicht kriegst. Das ist in der Tat ein guter Punkt schon dann mal. Kriegst du natürlich auch die Google-Spracherkennung. Wie auch immer dir das, also Google-Suche. Nee, die hättest du ja vorher auch schon so mit dieser Google-App gehabt. So, da kannst du ja auch, konntest du ja auch schon suchen und auch eine Sprache. Aber so an sich ist es halt ein Browser und das wesentliche Feature ist, glaube ich, dass es mit deinem Chrome auf Desktops auch synkt. Genau, das geht auf alle Fälle an der Stelle und das ist halt so vom Look and Feel, wie so ein Chrome-Ding sich verhält. Hm. Wobei natürlich die Engine unten drunter ist einfach WebKit, was anderes geht ja an der Stelle nicht wirklich. Also es geht schon, aber... Ich weiß nicht, oder Opera hat da immer noch einen eigenen Kram. Aber ansonsten. Nee, ich glaube, der Opera ist auch WebKit auf iOS. Okay, dachte, der hat doch irgendwie so diesen Pseudomobil-Modus noch gehabt. Ach ja, stimmt, das war irgendwie mit, wir schicken die Webseite irgendwo hin. Ja, aber wenn du voll rendern willst, dann kannst du eigentlich nicht die eigene Engine reinpacken. Hm. Also, das ist einfach WebKit, und zwar das WebKit, das dabei ist. Ja. Und auch das JavaScript-Core, was dabei ist. Also, ja. Da ist es so nicht jetzt mehr Chrome. Naja, du hast es. Also, bevor es die Tabs gab im Browser, im Safari auf den iOS-Geräten, hätte ich dann noch mehr Sinn gesehen. Aber ansonsten hast du halt so deine Google-Integration. Das ist, glaube ich, auch irgendwie mit Google Docs und whatever. Alles, was du irgendwie im Browser... Google Maps wird wahrscheinlich auch funktionieren, oder? Ah, Google Maps. Also es ist ja in den Screenshots immer groß gefeatured. Okay. Das geht ja in Safari nicht so wirklich. Nee? Ja, eher so meh. Und also das macht jetzt hier einen besseren Eindruck. So. Okay. Vielleicht geht es mittlerweile in Safari auch, keine Ahnung. Das wird ja nicht unwichtig sein in Zukunft. Ja, also. Das Feature. Ja, weiß nicht, mal gucken. Auf jeden Fall, ja, geht. Ist ein ganz, also, gerade wenn man dieses Syncing-Feature will und dafür keine externe Software benutzt, so wie die letzte Woche vorgestellte, dann ist das bestimmt auch faszinierend interessant. Keine Ahnung, wie ich es jetzt brauche. Ich habe es mal runtergeladen und ausprobiert, aber. Ich sehe jetzt noch keinen Vorteil für mich gegenüber Safari. Ich benutze auf meinen Desktops ja auch nicht Chrome. Ja. Naja, schadet nicht, dass es ihn gibt. Ja. Mal gucken. Apropos, was auch nicht schadet, aber was ich auch nicht nutzen werde, ist Google Plus für Tablets. Okay. Also, haben sie angekündigt. Also Android haben sie auch schon released, glaube ich, aber... Okay. aber iPad-Version haben sie noch nicht released. Kommt bald, haben sie gemeint. Also... im Endeffekt überarbeitet das Google Plus Interface. Ich finde es so geil, dass es halt jetzt erst passiert. Ja? Also jetzt machen sie die Google Plus Tablet App für Android. Ja, ich verstehe dieses Google Plus eh nicht mehr. Google Plus haben sie... Moment, das ist ja jetzt aufgebohrt worden. Ja, das auch noch. Aber sie haben vor allem auch jetzt die iOS-Version praktisch von der Handy-Version auch auf Android backgeportet. Also das war direkt mit der Keynote, kam es damit raus. Okay. Und sie können mehr. Was können sie denn mehr? Sie haben jetzt Events. Events, ja, das und ist wichtig. Dann denke ich mir doch, meine Fresse, haben die eine Chance vergeben. Weil vor allem, ist ein Jahr her jetzt mit Google Plus, oder? Ja, gefühlt. Gefühlt fünf, meines Erachtens. Aber ich glaube, es ist ein Jahr her. die ganze Welt hat auf Google Plus geguckt. Also nicht die ganze Welt, aber die ganze Tech-Szene hat sich Google Plus angeguckt und hat es versucht, es zu benutzen. Und sie kommen jetzt mit Events. Wobei Events ja eher so ein Facebook-Feature sind. Also eher die Leute, die dann so die zweite Welle. Und wenn sie das von Anfang an drin gehabt hätten, dann wäre es ja noch irgendwie nützlich. Also ich kann sowas nicht verstehen. Also neue Features sich auszudenken und zu sagen, okay, wir sind jetzt vorne nicht mit dabei. Vielleicht kriegt man das einfach nicht hin, weil einem nichts einfällt. Aber dass sie so integrale Sachen wie die Events letztes Jahr weggelassen haben, das halte ich für ein großes Versäumnis und ich bin mir sehr sicher, dass es jetzt einfach zu spät ist. Okay. Ich weiß nicht, also ich glaube halt, Google hat einen so langen Atem, langer Atem? Ja, so ganz langer Atem. An der Stelle. Dass es erst in 5 Jahren abgeschaltet wird, ja, aber. Nein, dass sie es leisten können, jetzt erst die Events zu holen und trotzdem noch eine Chance zu haben, irgendwann anzustinken gegen Facebook. Ja, also, die haben halt einfach, das läuft halt, ja, und das ist momentan, also außerhalb von Google jetzt nicht das tollste Social Network ist der Welt. Das kriegen sie auch gar nicht so sehr mit, glaube ich, intern. Und sie können sich es noch leisten, so dass es irgendwie nicht so ist. Und ob das jetzt eine verschenkte Chance, also verschenkte Chance ist wahrscheinlich schon, aber ob das also wer hatte die Chance, so eine Aufmerksamkeit zu kriegen mit einem Social Network, einem neuen? Hatte. Ja. Ja. Ja, aber es ist halt die Frage, ob es ihnen wirklich schadet, unserem Strich. Ja, oder ob das halt einfach Google schadet es nicht. Es gibt halt immer noch keinen vernünftigen Facebook-Konkurrenten. Ja, keine Ahnung. Also ich, wenn sich Google Plus dazu irgendwann mausert, dann ist es trotzdem einer, glaube ich. Also für mich ist es das jetzt gerade nicht, aber ich weiß nicht. Also ich kann es auch nicht beurteilen, wieso die Adoption Rate, in Anführungszeichen, unter normalen Menschen. Okay, dazu muss ich sagen, das glaube ich einfach nicht, dass sich Google Plus dazu mausert. Google, also überhaupt, es wird natürlich wieder was Neues geben, nach dem Social Media, wie wir es jetzt kennen. In Form, in Flavor, Facebook. Also so wie ich schon denke, dass MySpace noch was anderes war. Mhm. Ja? Da wird sicher was Neues geben. Aber ich glaube, da werden dann auch die Karten neu gemischt. Dann ist es auch wurscht. Ich glaube, bei dem 2012er Social Media oder sagen wir mal die 10er Jahre, ist der Zug abgefahren. Was soll da kommen? Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt so eher die Vermutung, dass es halt jetzt so schleichend halt einfach in Android Einzug findet und bei Google auch auf der Webseite immer prominenter wird. Das passiert ja eh schon zunehmend. Und irgendwann bist du so aus Versehen in Google Plus mit dabei und benutzt das irgendwie. Und okay, da gebe ich dir recht. Das ist halt für mich die ekligste Art und Weise, das einem unterzujubeln, indem man es halt zu Tode integriert. Also ich kriege immer mehr das Gefühl, wir stehen so kurz vor dem Split der Welt in diese beiden Systeme, Android und Apple. Also Google und Apple, Und dass wir zu einem Zustand gelangen, so wie er in den 90ern mal war, wo du nicht die Diskette von einem Computersystem ins andere reinstecken konntest. Und das gefällt mir nicht. Ja, passiert, glaube ich. Also, und wird sich wahrscheinlich auch nicht vermeiden lassen an der Stelle. Ja, wir sind ja da auch Teil davon. Ja, klar. Aber wir sind da alle Teil von. Ja, also Google Plus hat auf alle Fälle dazu bekommen Events. Und Google Plus hat die Webseite, glaube ich, auch geupdatet entsprechend. Google Plus hat irgendwie Fotokram wieder verbessert. Ich weiß nicht, ob man jetzt endlich schon Fotos wieder runterladen kann, auch als Bulk. Man kann zumindest irgendwie die Events auch so im Party-Modus betreiben und dann sammeln sie alle Fotos von allen, die irgendwie Fotos machen, zusammen in ein Ding. Ach, das ist der Party-Modus. Mit derselben Timeline, was ja schick ist, was man gerne mal hat, die Fotos zusammengesammelt. Ob man es gleich auf einem Online-Dienst haben will, ist wieder eine andere Frage, so privacy-mäßig, aber an sich ganz nettes Feature. Ja, ich nutze es nach wie vor nicht, deshalb kann ich nicht mehr drüber sagen. Ich werde mir die iPad-App vielleicht auch nochmal angucken, aber ich habe irgendwie einfach wenig Lust, weil das Basiskonzept von Google Plus mir nach wie vor nicht liegt. Die Kreise sind so zentral und machen keinen Spaß. Ja, genau. Was interessant war, sie haben Hangouts gemacht mit Leuten, die Glass-Brillen auf hatten und aus einem Flugzeug, das über den Moscone geflogen ist, Fallschirmsprung gemacht haben mit praktisch Live-Übertragung in die Keynote, in das Moscone Center hinein, den Fallschirmsprung auf dem Dach des Moscone gelandet, dann vom Dach gelandet sein, weitergegeben, irgendeine Staffel, weiß ich nicht, was sie da dabei hatten, irgendeinen Prototypen oder was auch immer, zu einem Mountainbike-Fahrer, der von dem großen Dach auf das kleine Dach gehopst ist, dann zu einem Abseiler, der außen sich an Mosconi abgeseilt hat, zu jemandem, der da wieder unten hochgerannt ist, und dann sind sie praktisch mit Mountainbikes dann nochmal in das Mosconi reingefahren und sind dann praktisch, haben den Übergang gemacht von Live-Hangout zu wirklich live auf der Bühne. Larry Page war da auch, oder? Mhm. Larry war das. Und ja, war ein spektakuläres Ding, fand ich lustig mit anzugucken, ist relativ weit hinten, also für allein das kann man sich die Keynote angucken, finde ich. Und dann kommt so ein großer Teil über Glass, den ich nicht mehr fertig geguckt habe. Ich leider. Ja, den haben wir dann beide nicht geguckt, da können wir dann beide wenig zu sagen. Da habe ich bloß das Promo-Video geguckt und da sagen sie ja noch mehr oder weniger, ja, wir wissen jetzt auch noch nicht, wohin das geht. Kommt mal mit euren Ideen, da kann man ja noch so viel machen. Ja, also bin ich ja echt gespannt an der Stelle auch noch, weil sie haben, was sie halt gezeigt haben, war so diese Ego-Perspektive ständig. Okay, du hast halt diese Brille auf und kannst da Fotos jederzeit schießen von deinem Kontext. Das heißt, das sind beschissene Fotos, weil die irgendwie so ein bisschen schräg und schief sind, sind aber gerade live aus der Situation, die du gerade hast und du hast es halt irgendwie so mit dabei. Ich denke, da steckt irgendwas drin. Ich traue es ja Google nicht zu, es zu finden, was da drin steckt in so einer Technologie. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie kommt. In welcher Form und wann ist dann schon schwieriger zu sagen. Das auch. Und es wird Android drauflaufen. Ja, nee, die wird allgemein kommen, glaube ich. Jetzt nicht unbedingt. Wer weiß, ob Google der erste ist. Ich meine, wir hatten es letzte Woche, Microsoft hat ewig mit seiner Surface da rumgeduddelt. Und dann kam halt Apple und hat es zuerst gemacht. Ja, mal gucken, wo das. Also, ich will sowas. Ob ich jetzt Glasses will, keine Ahnung. Ja, dazu ist mir das auch noch zu schwammig, so was das Ding jetzt wirklich kann und wie das aussieht und was halt die Leistungsmerkmale sind. Aber so irgendwie für Gargoyle-Technologie. Ich hatte komische Assoziation, als ich die jetzt nochmal gesehen habe. Früher in diesen Filmen gab es ja immer die Nerds mit den Hornbrillen und dem weißen Klebestreifen in der Mitte. Genau. Da muss ich dann auch noch mal kurz ausholen. Aber und jetzt ist dieser Klebestreifen sozusagen am Rand der Brille. Genau. Zum Klebestreifen, kleiner Exkurs. Da gab es ja diese tollen Nerd-Karikaturen auf Spiegel Online. Okay. Letztens die 7 Typen von Nerds. Die hört sich jetzt schon mal schlimm an. Das war, glaube ich, auch schlimm. Ich habe es gar nicht durchgelesen. Ich habe mir bloß die Karikaturen angeguckt und die hatten halt alle diesen weißen Klebestreifen. Und ich glaube, dem Illustrator war gar nicht bewusst, warum da ein weißer Klebestreifen ist. Weil die halt zusammengeschlagen wurden und ihre Brille kleben mussten. Genau. Ja, ob sie jetzt, also zumindest weil die Brille kaputt war. Also ob sie. Ja, mir ist die Brille oft kaputt gegangen, da geht die nicht kaputt. Die geht an den Bügeln kaputt. Ja, stimmt schon. Ja, außer du kriegst eins auf die Fresse. Ja, nur so mal nebenbei, warum da ein weißer Klebestreifen war. Guter Hinweis, ja. Nochmal kurz zurück zu Google, weil ein bisschen jammern muss ich ja dann doch auch. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal über die Google I.O. geredet und da gab es ja so ganz tolle neue Sachen, die angekündigt wurden, aber dann nie kamen. Oh, hast du recherchiert? Claim Chowder. So zum Beispiel die Android Update Alliance. Oh, die Android Update Alliance, stimmt. Die hat ja. Also die sollte ja alles besser machen und irgendwie innerhalb von x Monaten sollten irgendwie x Prozent auf der aktuellen Betriebssystemversion sein. Dieses x ist momentan bei 7% für Android 4.0. Was ja dann doch ein bisschen enttäuschend ist. So. Ja. Ja. Und da Android Update Alliance mäßig ist da auch nicht viel passiert. Sie sind halt nach wie vor in der Zwickmühle, dass sie die Handset-Hersteller und die Mobilfunkunternehmen nicht wirklich zwingen können, dazu neue Betriebssysteme zu pushen, weil sie sich sonst verkratzen. Ja, aber haben sie eh schon. Ja. Und das andere Ding, was ich noch erwähnen wollte, das wurde mir auch auf Twitter nochmal in Gedächtnis gerufen, es gab ja dieses Android at Home. Wenn du dich dunkel erinnerst, so das war so, wir machen jetzt Arduino-Kram so mit Android-Integration. Wurde auf der Keynote erwähnt, seitdem nicht mehr. Ah, okay. So, ja, Google ist ein Jahr alt. Not known for shipping stuff. Und eine Geschichte auch so, Chrome OS, so? Ja, so. Chrome OS. Chrome OS, und da gab es, das hat der Gruber rausgegraben, deshalb weiß ich nicht genau, ob das wie sinnvoll diese Statistik ist, aber es war halt eine, die halt so dem Chrome OS weniger Prozente als benutzte Surf Plattform als jetzt die PlayStation 3 gibt. Und ja, das ist amtlich. Das ist, ja, gruselig. Also Chrome OS ist, glaube ich, nach wie vor nicht irgendwie relevant in irgendwas. Und war aber auch groß erwähnt, wenn wir da dabei sind. Ja. Google TV ja ähnlich, oder? Google TV hat man auch wieder nicht mehr großartig. Was ist? Ja, also da passt jetzt auch dieses Nexus Q-Ding da halt irgendwie gar nicht in oder? Diese Strategie. Also zumindest, man hätte ja dem Nexus Q-Ding so ein Google TV-Fernbedienung geben können, dann hätte man zumindest viele Buttons. Ja. I don't know. Aber das ist, ja. Ich glaube aber, das Nexus Q ist aber nicht wirklich, das ist so ein iPod Hi-Fi. Ja, nee, es ist halt irgendwie, also Google macht halt irgendwie alles mal so ein bisschen und guckt, was hängen bleibt, habe genau. Ich das Gefühl. Und das ist ihnen ja auch, also das ist ihnen gegönnt und das können sie auch so, was ihre Kapazitäten angeht. Da sind sie interessanterweise gar nicht so weit weg von Microsoft, finde ich. Also dieses Vaporware ankündigen und wir machen dieses und jenes und das, da ist Google und Microsoft ziemlich nahe. Ja. Und irgendwie ist Google aber von den Präsentationen her ein bisschen näher an Apple, finde ich, von dem, was sie machen. Also nicht viel, aber so. Mhm. Also die sitzen da irgendwie so dazwischen. Also Google ist von den Präsentationen her näher an Apple und Microsoft hat das bessere Search-Team, finde ich. Was mir aber das Produktigere, finde ich. Google hat irgendwie nicht so viel Produkt, ist es so, Google ist so noch so, ist noch roher. Ist sehr feature-orientiert, ja, stimmt schon. Was mir aufgefallen ist bei der Keynote, ist, die können jetzt mittlerweile halbwegs vernünftig Keynotes halten. Also die war qualitativ wirklich, hätte ich jetzt auch Apple so abgenommen. Ja. Also da waren jetzt wirklich nur Leute dabei, die wirklich Vorträge halten können und die irgendwie souverän auf der Bühne gewirkt haben. Und so, also das ging auch alles so halbwegs gut. Ab und zu hing die Technik so ein bisschen, aber das passiert bei Apple auch. Also es war vom Niveau her schon sehr vergleichbar. Alle euer Wi-Fi auf. Haben sie am Anfang gesagt, ja, da war meine erste Assoziation eigentlich so. Deine Personal Hotspots, wobei du es in so einer Runde eigentlich schon wirklich einfach sagen musst, weil... Hm. Ja, also es geht bergauf auf der einen Seite, es geht bergab auf der anderen Seite, habe ich das Gefühl. Irgendwo in der Mitte trifft es sich. Ja. Ja. Schön. Was wir letzte Woche gemacht haben, um mal weg vom Google-Thema zu kommen an der Stelle, weil da haben wir jetzt genug drüber geredet, glaube ich. Wir haben letzte Woche geredet über das neue, super tolle MacBook Pro mit Retina-Display. Ich sage nicht Pro-Tina, weil das ärgert mich als Begriff extrem. Echt? Ja, finde ich schlimm. Ich habe den voll adoptiert. Das ist wie Damage. Das ist super. Pro-Tina ist schrecklich. Okay, aber wer nicht dabei war, letzte Woche warst du und du hast bestimmt auch viel jetzt, vor allem mit einer Woche mehr, noch an Erlebnissen und Ergebnissen zu berichten. Ja, und ich habe das jetzt so über eine Woche im Einsatz und auch ziemlich im starken Einsatz, also hier im Büro nicht so, aber ansonsten nahezu überall. Ich merke, ich erwarte die Schärfe inzwischen von allen Geräten, das heißt bei meinen Standgeräten setze ich mich weiter weg. Ja. Das ist wirklich so, ich gucke da nicht mehr so genau hin, weil also einen Mindestabstand brauche ich jetzt von einem normalen Display, sonst nervt mich diese Pixelei. Das ist so ein Effekt. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist, dass meine Augen angestrengter wirken und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das ist beim iPad 3 irgendwie auch so, vielleicht liegt es an der Helligkeit, die einem so, beim Kontrast, ich weiß es nicht, ich fühle mich so ein bisschen angestrengter anstatt entspannter, was meine Augen angeht. Kann aber auch an allen anderen Umständen liegen, ja, es muss jetzt nicht. Ja, ist bei mir jetzt nicht so. Muss jetzt nicht am Retina-Display liegen. Was ich gemerkt habe, was mich sehr freut, ist, dass es von der Performance her echt eine sehr, sehr runde Nummer ist. Also man hätte ja auch vermuten können, okay, wir machen jetzt die vierfache Auflösung an der Stelle und alles schmaler, schwierig. Vielleicht ist es underpowered in irgendeiner Form. Fühlt sich gar nicht so an. Nee. Also so das Beispiel mit Diablo auf voller Auflösung laufen lassen, hinkt ein bisschen, weil dann ruckelt's. Also das schon, echt? Aber also sobald ein bisschen was los ist. Also, ja, wenn viel los ist, dann schon. Genau, also man kann es zumindest, also es läuft zumindest so. Also das ist schon auch gut. Aber so mit ein bisschen runtergeschaltet macht ja auch nichts für Spiele, finde ich. Also muss ja nicht wirklich volle Retina-Auflösung sein. So, aber an sich ist es ein klasse Gerät. Was mich ein bisschen nervt, sind natürlich die Programme, die noch nicht umgestellt sind jeweils. Muss man halt mit leben. Ein paar Geschichten finde ich ein bisschen peinlich, so dass selbst Apple Coco-Produkte nicht umgestellt sind, wie Pages und Numbers. Ja, also die haben diese Standard, also diese Einstellung, die früher auch so Open in 32-Bit-Mode, so gibt es im Finder jetzt auch eine Einstellung, so Open in Low Resolution, was dann im Endeffekt heißt, dass sie genauso laufen, als würden sie keinen High-DPI-Modus haben. Hm. Und dann hast du halt die Texturen hochskaliert, aber die App erfährt praktisch gar nichts von High-DPI. Ist ein Kompatibilitätsmodus, der sicherstellt, dass alles funktioniert. Also mit dem kannst du alles laufen lassen, was früher lief. Carbon-Apps, sofern es die noch gibt irgendwie an der Stelle, machen das automatisch so, zum Beispiel auch CyberDuck, da kannst du gar nicht umstellen. Und bei anderen Apps ist es halt so, kannst du es zumindest anmachen, wenn dich der aktuelle Zustand nervt, wie zum Beispiel bei Twitter, die ja praktisch schlimmer aussieht, bis auf das Tweet-Dialog. Ja, aber das hilft auch nicht. Nee, das ist, aber es ist halt... Also Twitter hatte das Problem, dass es irgendwie alles, jeden Text in der Timeline zumindest, so in ein Bild reinrendert und das dann nochmal schlimm skaliert und auf 2x sieht das dann nochmal total verwaschen aus. Und du kannst dann, wenn du es in Low Resolution aufmachst, dann sieht es halt nur so ein bisschen verwaschen aus. Dafür hast du halt auch nicht mehr den scharfen Text, wenn du einen neuen Tweet schreibst. Genau. Ja. Ja. Ich habe jetzt auf Echo vorhin umgestellt derweil und warte bis... das ist ja übrigens auch neu, als Information Tweetbot für Mac kommt. Okay. Und da warte ich jetzt drauf und da wird alles gut. Gut, maybe. Also was an der Stelle interessant ist, ist eigentlich, dass die Leute, die es am meisten trifft, also der Reader ist da zum Beispiel auch dabei, sind die Leute, die halt Layer benutzt haben. Ja, die praktisch aktuell, die sich selber dann das Zeug Layer-Back gemacht haben. Die Layer werden nicht automatisch auf doppelte Resolution gestellt, haben aber automatisch den Skalierung auf Blurry, in Anführungszeichen, halt auf bipolar, hätte ich was gesagt, ist auch gut. Bipolares Skalieren. Hilf mir. Jetzt kann ich es natürlich auch nicht mehr, weil du auf alle Fälle Bilinear, also praktisch was nicht hilft, wenn du scharfe Pixelkanten sehen willst, aber wenn du für Bilder und so weiter, auch wenn was nicht hilft, wenn das Bildmaterial zu klein ist eigentlich, das ist so die Geschichte. Fürs Größerwerden wird es halt schwammig anstatt scharf. Das ist so ähnlich wie man beim Bildschirmzoom, wenn man die Accessibility, wie heißt das auf Deutsch, auch Bedienhilfen anmacht, dass man den Bildschirm zoomen kann. Da kann man ja auch entweder einschalten, dass man die Pixel scharf sieht oder dass es blurry ist. Und halt für Fotos und Videocontent ist blurry, also gesmoothed, okay. Oder besser, aber für wenn ihr das Pixel sehen willst oder irgendwie bei so Schriften ist es besser anders. Ja. Genau. Wobei, also wenn du eben mit Layers, mit eigenen Layers arbeitest, ist ja ein relativ easy Fix, das auf Retina zu machen dann. Das glaube ich auch. Und es gibt auch entsprechende Betas, aber ich meine, das gibt es in App Store, der hat auch wieder eine Woche Review-Zeit und die haben natürlich auch die Geräte noch nicht gehabt. Die müssen auch erstmal kaufen. Ohne Geräte kannst du zwar High-DPI schon woanders testen, aber dann hast du auch nicht mal die 1074-Version, die dann wirklich auch auf dem Protinas ist. Und bla bla bla. I know. Also das dauert alles noch, also das ist ein bisschen schmerzhaft. Ich bin gespannt, wie viele Apps es einfach nicht machen werden. Ja, also die, dadurch, dass es nur ein Gerät ist von Apple jetzt, ist es so eine Frage, ist es schon so eine Prestigefrage, mache ich das jetzt, den Aufwand jetzt schon oder mache ich den irgendwann? Ich denke, wenn mehr Geräte kommen, wird es schneller gehen. Ich hoffe, dass mit Mountain Lion nahezu alles, was von Apple angeboten wird, zumindest auf dem Stand ist, iMovie und Final Cut Pro X und iPhoto sind auf dem Stand und auch vieles von Apple an sich ist auf dem Stand, aber eben manches wie Pages und Numbers noch nicht. Ja, im Prinzip alles außer Pages, Numbers und Keynote, oder? Keynote auch nicht, gell? Weiß gar nicht. Keynote weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Genau, was sich halt dann ein bisschen seltsam anfühlt. Das iWorks-Team halt wieder. Naja, die haben es ja wahrscheinlich auch nicht erfahren vorher, wenn man ehrlich ist und die internen Prozesse von Apple wahrscheinlich anguckt. Sind die ja hier in Cupertino mittlerweile? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Sind umgezogen mittlerweile, gut. Ansonsten, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Gerät. Also das Gewicht nervt ein bisschen, aber es ist halt einfach wegen der 15 Zoll. Also da kann man, glaube ich, kaum was machen. Also wenn man das Zeug da drin haben will. Es ist extrem stabil für das, dass es so flach ist. Ja, es fühlt sich irgendwie weit stabiler und wertiger an als jetzt so ein Air. Beim Air Das Air hat halt so wenig Gewicht, dass ich keinen Stress habe, das irgendwie so auf Kante zu halten. Ja. Aber bei dem hier habe ich echt... Also Seitenstabilität ist auf jeden Fall, also da kann man schon, da kann man mit Leute mithauen. Die Tastatur hat ein bisschen weniger Hub. Also ich habe da am Anfang bei ein paar Standardpasswörtern, die ich habe, ein paar Buchstaben nicht getippt jeweils. Das war sehr nervig und das habe ich dann erst mit der Zeit gemerkt. Mir nicht aufgefallen, aber kann sein, dass... Aber es ist auch so eine Zehn-Finger-Geschichte, glaube ich, dass es ein bisschen empfindlicher ist. Was ich interessant finde, ist noch, wie sie insgesamt so mit dem HDPI-Modus agieren. Mhm. Also du kannst ja auch verschiedene Auflösungen noch einstellen, die ein bisschen mehr Platz schaffen. Mhm. Ja, und dann wird es von der Performance her schon ein bisschen interessanter, weil wenn man jetzt mehr Platz schafft, ist es intern so gelöst, dass alle Programme auf 2x arbeiten eigentlich und das Betriebssystem dann runterrechnet von dem 2x auf eine krumme Geschichte. Hm. Ich weiß nicht genau, wie es bei Textfeldern ist, aber ich glaube, selbst da ist es auch, weil es sieht irgendwie, glaube ich, gut genug aus. Hm. Das Problem, was dann so ein bisschen in den Vordergrund kommt, ist, okay, wie kriegst du auf 1:1 Pixel? Also es ist so, also wenn du im Preview hast du sogar die Option, dass 1:1 Pixel 1:1 Pixel sein sollen oder die DPI. Hm. Das sind aber die 1:1 Pixel, die wiederum in dem Backing drin sind. Das heißt, ja, wenn du so eine krumme Auflösung machst, dann einen Screenshot machst, dann hast du jetzt eine Auflösung von mehr als 28.000x800, zum Beispiel, wenn du einen vollen Screenshot machst. Okay. Also du hast praktisch wirklich die volle doppelte Auflösung von der gefühlten Auflösung, die er einem ja sagt. Also die zwei gefühlten Auflösungen, die man einstellen kann, kann ich ja nochmal kurz raussuchen. Hier bei Display und Scaled, die sind Scaled, hier haben wir es denn, die sind 1680x1050 oder 1920x1200. Genau. So die gefühlte Auflösung. Mhm. Das heißt dann im Endeffekt, dass 1920x1200 halt 3800, ich kann nicht so gut rechnen, auf alle Fälle mal. Das Doppelte. Auf alle Fälle das Doppelte wirklich an Pixeln hat. Mhm. Und dadurch geht die Performance natürlich, wenn du das machst, so ein bisschen nach unten. Und alle Sachen, die irgendwie 1:1 Pixel dargestellt, es wird nichts mehr 1:1 Pixel dargestellt. Und damit muss man halt irgendwie leben können. Ich finde es nervig für einen iOS-Simulator, zumindest an der Stelle. Ja, es ist halt gerade für Entwickler und Pixelschubser, ist das so ein bisschen schwierig. Du kannst Screenshots machen, die dann im Preview aufmachen und dann auf 1:1 Größe machen, dann siehst du trotzdem nicht alle Pixel. Hm. Da kannst du ein bisschen reinzoomen, aber du kriegst nicht genau auf die Zoomstufe, die jetzt 1:1 Pixel macht oder die doppelte Menge an Pixel macht. Und da ist es mir noch ein bisschen zu Voodoo in der Benutzung dann, ja, wie ja, gut es funktioniert oder nicht. Ich finde schön, dass man es an sich machen kann, aber ich habe jetzt auf mal, ich lasse die Einstellung im Moment auf Retina, was ja, gar nicht so viel mehr Auflösung ist, also vom nicht so viel mehr nutzbarer Bereich. Hm. Also gerade mit Xcode oder so ist so eine skalierte Auflösung eigentlich schon angenehmer. Ja. Weil wenn die Bedienelemente so groß sind und du den Text so klein machst, ist das ein bisschen komisch. Ja. Aber dass es an sich geht und dass es jetzt so gelöst ist, damit kann ich eigentlich schon auch ganz gut leben, weil so müssen die Apps halt irgendwie einfach 2x können. Und ich glaube, es ist auch eine gute Lösung, weil du ja in multiple Monitor-Setups vielleicht, also wenn du jetzt mal ein Retina-Cinema-Display kommt, dann, oder das nicht ganz, also, oder verschiedene Displays kommen, wo du unterschiedliche Auflösungen fahren willst, dann geht es dann trotzdem. Wenn da jetzt wirklich ja, für jedes Display nochmal unterschiedliche Darstellungsmodi laufen müssten, ist schwierig. Falls es sich lohnt, wird es, glaube ich, eingebaut. Also von dem, was ich technisch von der WWDC mitgenommen habe, ist es inzwischen so, dass dieser Live-Switch zwischen 2x und nicht 2x, was ja früher nicht ging, also mit der alten Skalierungstechnologie, die sie eingebaut haben, der ist gut so gemacht, dass er wirklich live geht. Okay. Und der ist auch so gemacht, dass man im Endeffekt noch Zwischenstufen einbauen könnte, wenn man wollte. Ja. Hm. Aber das ist es im Moment nicht. Und wenn man mit Pixelgrafiken arbeitet, ist es ein bisschen schwierig. Auch Photoshop läuft halt auf... ja, das ist ja das meist vermisste Update gerade. Läuft halt irgendwie auch so auf halber Auflösung dann, was dann schon relativ wenig Platz ist. Hm. Und was ganz schlimm ist, Photoshop selber, auch wenn die... Ja, also einfach das, so ein Pixelbild, das eigentlich mehr Pixel hat, also auf 50% dargestellt, obwohl nicht und... Also das ist echt unangenehm. Also wenn man jetzt wirklich in dem Kram arbeitet, dann hat man Schmerzen. Da muss man irgendwie auf Acorn oder Pixelmator umsteigen. Die haben Updates in der Pipeline. Schön. Ich hoffe ja, dass Adobe auch ein Update in der Pipeline hat. Aber an sich ist ein saugeiles Gerät. Kann ich nur empfehlen, dass kein optisches Laufwerk dabei drin ist. Finde ich grandios, super. Stabilität ist geil, Performance zieht, Strom langt mir auch. Ja, also das ist angenehme so. Batterielaufzeit, ja. Doch lange Batterielaufzeit. Der Thunderbolt Gigabit Adapter funktioniert super für wirklich schnelles Netzwerk. Mittlerweile sogar mit Betriebssystemen, die es noch nicht gibt. Ah, okay, wegen Updates. Wi-Fi und so macht super Performance. Interessanterweise killt mein Wi-Fi hier euch alle komplett. Also wenn ich jetzt hier 5 Gigahertz saturiere im Büro, dann kann keiner mehr was anderes saugen. Ja, weil du Triple Channel hast. Wahrscheinlich, ja. I don't know. Aber auf alle Fälle sind alle nicht alle auch anderen Geräte im Wi-Fi wirklich auch gut betroffen, wenn ich vollen Durchsatz habe. Ja, und also wir hatten ja noch irgendwie kurz Anfragen so von wegen Schlieren und sonstige USB-3-Probleme und Schnickschnack, aber da habe ich alles nichts von mitbekommen. Ich habe kein USB-3-Gerät im Moment. Ich habe Festplatten, dran. Also die funktionieren gut. Ich könnte mir vorstellen, eine Festplatte zu shoppen, weil es halt recht günstig ist und doch von der Performance her passt. Schlieren habe ich nicht. Also da geht es wohl um Ghosting in der Hauptsache, aber ich habe da jetzt auch kein Ghosting gesehen an dem Display bisher. Ja, ich habe so ein bisschen, es gibt so einen Links-Rechts-Einfallswinkel, den finde ich ab und zu mau. Okay. Also er ist eigentlich an sich ist der Einfallswinkel, also sie machen keine Farbverfälschung, aber man hat so Helligkeit. So komisches Helligkeitsding, bei relativ kleinen Winkelveränderungen schon, finde ich, Helligkeitsunterschiede und das nervt ein bisschen. Außer man dreht volle Kanne auf und dann sind die Augen irgendwie so platt. Aber das ist im Endeffekt eine ganz ähnliche Situation wie beim iPad 3, finde ich. Ja, also ein bisschen schlechter wie das iPad 3, würde ich das Display einschätzen. So. Gut, damit dann auch genug zu dieser doch sehr schönen Hardware. Und lass uns zu einer nicht ganz so schönen Software kommen an dieser Stelle. Ich habe ja vor kurzem behauptet, dieses Gerücht mit dieser Podcast-App, das wäre neben dem Hirn auch noch blöd. Es kommt leider anders, als man sagt an dieser Stelle. Nämlich diese Woche hat Apple dann tatsächlich diese Podcast-App veröffentlicht. Leider ist die App aber neben dem Hirn auch noch blöd. Ja, was soll man da jetzt sagen? Also einerseits ist natürlich passiert, obwohl wir eher gemeint haben, vorher passierten andere Dinge. Wo fängt man denn an? Also es ist jetzt eine extra App. Es gibt zumindest so von Apple so einen noch ongoing Support für Podcasts in dem Sinne. Irgendwie irgendeine Art von Relevanz weisen sie ihnen zu. Sonst hätte man das nicht eingebaut. Für mich persönlich ist die Frage, ob sie der Geschichte nicht mehr schaden, als sie ihr bringen. Ja, weil sie haben halt jetzt die eigene Podcast-App, die eine ausgelagerte App ist von iTunes. Die man also sich auch noch nachladen muss. Ja. Die muss man auch noch nachladen. Gleichzeitig ist sie aber, hat sie eine Integration mit iTunes, was alle anderen Apps nicht machen können, die Podcasts auch verwalten. Das heißt, sie zeigt vorhandene Podcasts an und kann selber abonnieren und gleicht es in irgendeiner Form ab auch. Ja, ich weiß nicht genau wie. Also man kann zumindest auf Podcasts, die man über den über iTunes abonniert hat, hier nochmal abonnieren drücken. Anscheinend kriegen sie dann den Feed auch raus. Ja, das sind so Geschichten. Das ist so die eine Geschichte. Die andere ist halt, dass die UI so gnadenlos scheiße ist. Bescheuert ist, ja. Und das ist, da, ich für mich persönlich finde ich, ist das Schlimme daran, dass viele Leute das gar nicht wahrnehmen, was dann vielleicht heißt, dass es für ein Otto Normalo vielleicht ein lecker Software ist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das als ganz gute Software, also da ist so viel schief und kaputt an dem Ding. Also erstmal, was ich halt ganz, ganz schrecklich finde, bevor ich über irgendwelche Details rente, ist, es kann keine Enhanced Podcasts. Ja, es kann keine Enhanced Podcasts. Was heißt es genau? Es kann keine Kapitelmarken. Zum einen, was schlimm ist, es kann keine URLs. Ja, es kann keine Links. Ja. Die Links, die man einfach zu gewissen Zeitsegmenten machen kann, also das, was du ja hier sehr, sehr zuverlässig immer gut einbaust, dass es auch wirklich während man hört schon einfach in entsprechende Inhalte springen kann, über die wir sprechen. Und es kann natürlich auch keine Bilder für Kapitel. Und es kann keine Bilder für Kapitel und wie du sogar gemeint hast, es kann nicht mal Bilder für Podcasts. Richtig. Das ist Folgen. Ja, und das ist das zweite Problem. Es zieht nämlich all seine Metadaten aus dem Feed und guckt die Datei dann gar nicht mehr an, die es dann runterlädt. Und wenn die Datei eben dann ein extra Cover hat für die Folge, wird halt nicht angezeigt, sondern es wird einfach das Cover angezeigt, das im Feed verlinkt ist. Und es geht sogar so weit, dass sie nicht mal gucken, wie lang ist diese Datei, die ich hier habe, sondern einfach die Zeit darstellen, die im Feed steht. Und wenn im Feed steht, die Folge ist 30 Minuten lang und die Folge ist in Wirklichkeit 40 Minuten lang, dann zeigen sie 30 Minuten an. Und hast du so einen kaputten Feed mal gehabt oder schon? Nee, ich habe halt viel, also ich kenne nur Feeds, wo halt irgendwie dann keine Länge drin steht und dann zeigen sie auch keine Länge an. Ach, dann ist das ist der Moment, wo dann einfach auch keinerlei. Ja. Also das ist für mich eigentlich das Schlimmste an der App, dass die ganzen Zusatzfeatures rausfliegen. Das ist jetzt halt noch so ein Audio-Player, der irgendwie verschiedene Audiodateien zusammenfasst, aber mehr nicht mehr. Also ein bisschen downloaden kann. Genau. Ja. Das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass das Format immer weiter runtergekürzt wird und ja, so verstümmelt wird. Ja, und das, also es ist auch nicht irgendwie, du merkst wirklich, sie haben halt gegen irgendwelche Podcasts da implementiert und nicht gegen irgendwelche Standards. Ja. Ja, und haben halt irgendwie so, was funktioniert jetzt mit irgendwie The Nerdist oder irgendwie 5x5 oder so, und dann ist es gut genug und dann veröffentlichen wir aber das. Kapitelmarken sind so weit verbreitet in Podcasts, das ist mir nicht ganz klar. Nee, so weit sind die auch nicht verbreitet, glaube ich. Also gerade so in Amerika noch weniger. Also ich kenne das auch aus amerikanischen Podcasts von 2009 oder so. Damals Lost habe ich ein paar Podcasts gehört. Hm. Die hatten Kapitelmarken, die hatten teilweise Fotos drin, unterschiedliche. Ich meine, das ist ja auch naheliegend, das ist in iTunes, in GarageBand eingebaut, das Feature. Ja. Also ja, das ist total, also du kannst es mit GarageBand Podcasts machen, die du nicht in der Podcast-App von Apple anzeigen kannst. Ja, also hallo. Und sie haben gerade noch so die Shownotes mit integriert, aber an einer Stelle, die einfach völlig überflüssig ist. Ja, es ist auch so eine Katastrophe. Nee. Also das ist halt, also technisch ist das also wirklich eigentlich das größte Problem, dass sie da einiges an Features nicht unterstützen oder inkonsistent unterstützen mit dem Rest von dem, was sie gemacht haben. Also auch welche Daten aus den Feeds wie verwendet werden und wie dargestellt werden. Und das ist ziemlich schlimm. Die UI an sich selber finde ich aber auch ziemlich schlimm. Also wenn total, du so einen Podcast hörst, dann hast du halt einfach irgendwie nur das Label vor der, also das große Icon vor der Nase und dann unten so einen ganz kleinen Lautstärke-Slider, der viel zu wenig hoch ist. Hm. Von den Buttons, die dann so da sind, eigentlich ganz nett. Ja, so, dass du irgendwie zurückspulen kannst, 10 Sekunden und 30 nach vorne. Aber dann war es schon irgendwie. Und dann gibt es halt oben so ein, das Cover kannst du irgendwie hochschieben und dann hast du so ein Tape-Deck, total sinnfrei. Mit ein paar anderen UI-Elementen dran. Ja, und also erstmal dieses Tape-Deck ist ja ganz schön so als Visualisierung von wie viel habe ich noch und wie viel ist noch. Das Problem ist, wer, der ein bisschen jünger ist als wir, weiß noch, was dieses Gerät ist. Ja? Also selbst unsere Generation kennt dieses Gerät so nicht mehr. Ja. Und also wir hatten eins zu Hause. Ja, aber dein Vater und nicht du. Ich habe damit noch was aufgenommen. Aber ich weiß... Das ist ja nicht mal ein Kassettenrekorder. Und was machen diese kleinen Knöpfe hier neben der Zeitleiste? Nein, also das Hauptproblem an dem Teil ist doch, dass man das Gefühl hat, dass sie mehr Arbeit in dieses Tape-Deck reingesteckt haben, als in den Rest der App. Ja. Deswegen regt mich das so auf. Genau. Gar nicht, weil es auf dem da iPad ist, sondern weil sie wirklich da, das funktioniert. Und auf dem iPad der nimmt Rest das auch die Hälfte der ganzen UI ein, so dieses Tape-Deck. Ach, iPad habe ich noch gar nicht. Und irgendwie die Überschrift ist irgendwie in 8 Punkt oben drüber und die Hälfte vom Screen ist Tape-Deck. Ja. Also gehen wir mal von oben nach unten. Also, was hast du jetzt für Features? Du hast ein ziemlich überflüssiges Social-Media-Feature. Ja, das direkt den RSS-Feed shared. Ja, ja, mit dem man genau nichts anfangen kann. Ja, so. Den sie aus Safari rausgeworfen haben. Ja, genau. In Safari ist ja in 5.2 jetzt die RSS-Ansicht nicht mehr drin. Das heißt, da wird jetzt rohes XML angezeigt, wenn man den anklickt. Was aber natürlich ganz total sinnvoll ist. Ja, sogar syntaxgeherleitetes rohes XML. Aber was natürlich dann das besonders sinnvoll macht, diesen RSS-Feed zu sharen und aber nicht die mal. Webseite, die Moment. In dem Feed auch drin steht. Wenn ich jetzt auf dem iPhone den Link klicke, den ich damit geshared habe, macht er mir den wenigstens in der Podcast-App auf? Nein. Okay. Nee, wieso auch? Weiß ich nicht. Okay, dann haben wir in der Mitte eine Schildkröte und einen Hasen. Ich habe ja schon gesagt, in der deutschen Lokalisierung müsste das ein Igel und ein Hase sein. Das ist richtig. Moment, eine Schildkröte und ein Igel, oder? Nein, Hase und Igel. Ach, Hase und Igel, du hast recht, ja. Aber so das langsam erste sind Spiel Igel des eigentlich Jahres gar nicht. Ja, eben. Ja, ich weiß. Aber die Story geht halt im Deutschen mit Igel und Hase. Ja. Wobei, dieser Schalter, den finde ich irgendwie auch doof. Ja, der ist total idiotisch, weil... Also das hat wie das drei Optionen. Oh, nein, ja. Dann musst du den drehen oder schieben. Oh, nein. Oh, ich muss korrigieren. Wenn man die URL öffnet, geht's. Auf den entsprechenden nicht releaseden whatever, dann öffnet sich die in der App. Ja, das habe ich mir gedacht, deswegen... Also der macht RSS-Feeds jetzt automatisch einen Podcast-Feed allerdings auch. Er fragt, ob Open Podcasts. Auch doof. Tut mir leid. Ja. Gut, das Problem ist, diesen Schalter kannst du relativ schwer in die richtige Position verschieben, weil da ein Drehschalter ist. Ja. Aber nicht gedreht wird und auch nicht stufenlos ist, so wie er aussehen würde. Ah ja. Tja. Gut, dann, den muss man nämlich irgendwie so, man kann ihn tappen, dass er so in die Mitte geht und dann kannst du nach rechts oder nach links swipen, um ihn langsamer oder schneller tappen, zu machen. Um ihn wieder, also er hat eine ganz komische UI. Ja. Ja, du kannst auch halt rechts und links von der Mitte tappen, dann geht er da auch hin. Ah, ne? Echt? Aber es ist halt irgendwie so total Custom Control für Malefiz. Ja? Ja gut, das sei jetzt eine Schildkröte und ein Hase, ist ja ein bisschen ehrlicher, weil der Einhalb-Modus und der Zweimal-Modus war ja nicht zweimal und einhalb. Ja, aber den trotzdem. Den gibt es aber bei Videopodcasts natürlich immer noch. Ist aber eine doofe UI, finde ich. Dann kommt ein schönes Element wenigstens mal, finde ich. Der Schnuss-Button. Der Sleep-Timer, dass du sagen kannst, okay, spiel mir jetzt noch eine Stunde. Ein tolles Feature zumindest. Bevor du abbrichst. Machen ja die meisten anderen Podcatcher auf iOS auch schon. Aber schön, dass wir das auch eingebaut haben. Das ist tatsächlich eines der wenigen Features, die funktional sind. Dann kommt eine Leiste, in der die Schrift gestaucht ist. Ja, also das ist so diese... Und, das ist, irgendwann habe ich mal gelesen, dass Steve Jobs total der Font-Fanatiker ist. Ja. Es ist so traurig. Ich meine, die skalieren hier einfach eine Schrift in einer Achse so und stauchen die. Genau. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch hier nicht Android. So, und dann gibt es zwei Buttons, die sind Kapitelmarken-Buttons. Die funktionieren bei uns allen aber nicht. Ich habe mir ich habe mir auf Twitter sagen lassen, dass die gehen. Ja, Twitter erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Es sieht aus wie sieht aus, als wären es also wenn diese Doppelpfeil mit einer Linie ist normalerweise Skip komplett und ein Pfeil mit der Linie heißt Kapitel in irgendeiner Form. Das ist so. Ja, aber was für Kapitel? Also ich habe keinen Podcast gefunden, der Kapitel hat. Also man könnte mal hoffen, dass sie einfach noch nicht fertig sind. Aber ja, aber wenn sie nicht fertig sind, warum machen sie die Knöpfe dahin? Vielleicht funktioniert weil sie noch nicht fertig waren und das hat keinen interessiert, weil da hat keiner aufgemacht von den Testern. Also das sind sicher die Kapitelmarken, was uns nicht viel bringt. Weil wahrscheinlich die Kapiteltitel nicht angezeigt werden. Ja, oder die Links. Ach, das ist auch schön, wenn ich scrubbe, dann steht oben Scrubbing geschwind. Ja. Auf Deutsch. Punkt. Ja, die deutsche Lokalisation ist sowieso das Schrecklichste ever, weil sie nicht getestet haben, ob die Strings hinpassen. Button drüber. Genau. Sie haben nicht getestet, ob die Strings hinpassen. Das überschreibt einfach alles über die Knöpfe. Sie haben doch jetzt Auto-Layout. Ja, das funktioniert aber nicht anscheinend. Genau. Gut, dann im unteren Teil. Diesen roten Strich, ja, den haben sie jetzt auch schon an mehreren Stellen so verwendet, den finde ich total super hässlich. Tut mir leid. Ich finde, der fällt nicht auf mit der gestauchten Schrift, aber er gibt für mich auch keinen Sinn. Weil das ist eher so wie beim Radio den Sender einstellen. Ja, und ich kann den auch nicht vernünftig tracken. Ja, also das ist halt genauso unvernünftig wie alles andere, was sie da gemacht haben. Also diese ganze Scrubbing- und High-Speed-Scrubbing-Geschichte funktioniert für mich immer unangenehm, weil ich... Wenn ich halt wenigstens hier oben bei dem Tape-Deck mit links und rechts swipen noch irgendwie scrubben könnte, ja. Aber nein, das ist ja irgendwie, da kann man ja gar nichts machen. Tja. Ja. Und weiter unten? Also es sind erstmal jetzt 20 Pixel verschenkt, ja, wo nix ist. Ja, auch nicht die Kapitelmarken. Vielleicht ist das der Platz, um den Kapitelnamen anzuzeigen. Langsam wird's aber irgendwie... Das könnte sein. Ja. Ich nehme an, dass der die nicht auslesen kann momentan in der aktuellen Version und deswegen auch nicht anzeigt. Deinen Optimismus möchte ich haben, Kapitelname hin. Ja. Vielleicht auch nicht. Man müsste sich mal das Originalgerät besorgen, was als Vorlage dieses die App ist so scheiße. Wahrscheinlich ist da auch einfach so ein Platz. Genau. Die App ist so scheiße, dass man raten muss, was da mal hingehört hätte, wenn es funktionieren würde. Ja. Genau. Also die untere Leiste, mit der habe ich wenig Probleme. Das ist an den Anfang des Podcasts springen. Oder auch nicht. Doch. Ja. Ja, doch. Also es gibt halt durch die einzelnen Episodenfolgen dann. Ja, also und auch Anfang der aktuellen Folge und dann auch Folge. Und da ich jetzt bei Folge 1 bin, kann ich nicht an den Anfang des Podcasts. Da geht es nicht mehr. Also. Achso, das geht nicht. Okay. Nee, ja. Ich weiß es nicht. Es funktioniert nicht so wie in der iTunes-App. Also, du kannst damit nur zur nächsten Folge springen, nicht innerhalb der Folge an den Anfang oder ans Ende. Das ist auch sehr schön. Was ihr auch ausprobieren müsst, ist, haltet mal unten einen Button und dann geht weg und dann lasst ihn los. Oh, jetzt geht's. Vorhin ging's nicht. Ah, nach unten geht's nicht, nach oben geht's. Also irgendwie hängt da ganz viel an. Oh Gott, ist das scheiße. Also, was wenn du nach unten machst, dann bleibt. Ja, dann triggert der Button trotzdem. Ja, genau. Oh Gott. Also was ich halt auch ganz schlimm finde an der Stelle, ist, dass du halt nicht an die Shownotes kommst, während du ein Ding hörst. Ja. Du hast ja so viel UI mit whatever und du kannst nicht mal den Text, den sich der Podcaster die Arbeit gemacht hat, da reinzuschreiben, damit du weißt, was in dieser Folge passiert, in irgendeiner Form erreichen. Doch, du gehst raus, dann bist du in der Mediathek. Du gehst raus. Erster Fehler. Ja. Erste Frage, wie gehst du überhaupt raus? Also auf der Library. Mit Library. Mediathek. Ja, Stations heißt es nämlich bei mir an der Stelle, weil ich bin über Stations reingegangen. Wenn ich über die Library reingegangen bin, dann gehe ich da rein, dann muss ich da in der Liste muss ich erstmal gucken, was jetzt gerade spielt, weil das ist so ein kleiner Lautsprecher, der da irgendwo ist und dann kann ich da aufs Info drücken und auf dem iPad kriege ich sogar nur so ein Popover, ja. Nicht mal und währenddessen, also das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich so, also ich finde es ein Maximalgau im Sinne von Pseudo-UI, wo drauf zu pflanschen und dafür Funktionalität aufzugeben. Ja, also man kann so Zeug machen, das kann hübsch aussehen, das stört ja alles nicht, aber wenn es den Hauptflow der App zerstört, dann ist es scheiße. Und dann tut es halt auf so vielen Ebenen. Also die Podcasts selber kann man kaum angenehm bedienen, so wie man sie bedienen will. Bei der Discovery ist oben auch ein ganz komisches Interface, weil auch da siehst du nur die Covers von dem Podcast, wenn das Podcast keinen Cover hat. Hast du bei der tollen Discovery hier mit den Top-Stations, die interessanterweise in deiner Bibliothek sind und nicht im Store. Ja. Also da ist es auch eine Trennung, gar die überhaupt keinen Spaß Sinn macht. Da zu stöbern. Ja. Kannst du nur die Cover durchgucken und da hast du Cover, aber du hättest gerne die Information. Die Information ist ein kleines i rechts unten. Wenn du aus Versehen auf das Cover drückst, weil du denkst, oh geil, sieht gut aus, ich will mehr wissen, dann spielt der Podcast los und du hast wieder keinerlei Zugriff auf die Information, weil jetzt ja der Podcast losspielt in dem Interface, wo du nichts erfährst. Ja, der spielt los und wie stoppe ich den? Ja, good point. Also ich habe jetzt hier Computer Club 2 und das spielt einfach los. Dann kann ich komme ich auf Now Playing und dann komme ich wieder auf Stations dann auf Info und also ja, auf alle Fälle eine Katastrophe und ich finde es halt so bitter, dass es gut genug ist für die Leute, die es eigentlich haben wollen. Apple hat wieder ein Produkt Basis banalisiert, dass sich es wahrscheinlich für Mr. Instacast und Co. nicht sonderlich lohnen wird, das Ding weiterzuentwickeln, was ich bitter finde. Weil das fände ich echt bitter. Ja, keine Ahnung. Nein, ich glaube, die Zielgruppe für Instacast hat sich nicht verändert. Meinst du? Ja. Also kauft alle Instacast, die weiter wollen, dass wir Kapitelmarken kauft Instacast. Und aktuelle Fahrtlauftechnologie. Was ich noch sagen wollte, ist, das läuft ja auch im iOS 4S. Ja? iPhone 4S. Gibt es bei Apple intern schon was Schnelleres? Ja, also, das ruckelt ja wie Sau. Ja, ja. Also, hallo? Geht's noch? Also, so eine App muss nicht ruckeln. Okay, jetzt noch ein praktischer Tipp zum Ende, weil bloß ranten macht ja keinen Spaß. Doch. Wenn ihr euch jetzt die Podcast-App angeguckt habt und danach Carcassonne spielt und euch wundert, warum die Musik weg ist, dann liegt es daran, dass die Podcast-App im Hintergrund noch offen ist. Wenn er die abschießt, dann kriegt er auch wieder Musik. Ja, die blockiert nämlich ganz freundlich einfach mal den Audiokanal. Ist leider bei Instacast auch so. Ich glaube, das ist ein technisches Problem. Aber auch Apple hat das gleiche technische Problem. Hurra. Ja. Hurra. Hurra. Ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. So. Ja, wir werden noch ein bisschen weiter podcasten, aber wir machen auch nicht mehr lang. Enjoy. Ich denke, wir kommen an der Stelle mal kurz zu den Konsumtipps, springen wir am besten, weil ist ja eh schon lang genug eigentlich diese Woche. Ich wollte kurz empfehlen, wir sagen kurz Winke, Dominik. Ich wollte empfehlen CSS Head. Hat ein bisschen einen präpubertären Namen, so, weil der Hemming-Abstand zu Asshead ist 1. Aber das sind halt auch irgendwie so, ist wieder so ein Studentenprojekt, wo irgendwie so fünf Jungs aufeinander sitzen und dann irgendwie so ein bisschen leicht du weißt ja, wie das ist. Auf jeden Fall, das Produkt an sich ist ein cooles, nämlich was das ist ein Photoshop-Plugin. Mhm. Du brauchst Photoshop CS4 mindestens, also das aktuelle. Oder nee, CS4 ist nicht das aktuelle, CS6 ist das aktuelle. Du brauchst CS4 aber mindestens. Und was es macht, ist, es generiert dir Code aus deinem Photoshop. Und zwar CSS-Code. Pixel-based, oder was? Genau. Nein, nicht pixel-based. Der Witz ist, du selektierst jetzt meinetwegen, du machst einen Button in Photoshop, der hat einen Gradient, der hat irgendwie gerundete Ecken, der hat einen Drop-Shadow, da ist irgendwie Text drauf und dann selektierst du den Und was dieses Plugin dann macht, ist, sich das anzugucken, was ist das für ein Gradient, was sind das für abgerundete Ecken, wo kommt der Schlagschatten hin, und generiert daraus eben den passenden CSS3-Code, damit du den einfach so nehmen kannst, auf deine Webseite kopieren und dann da den gleichen Button hast. Das ist sehr schön, ja. Ja, das ist in der Tat sehr hübsch und sehr schön und spart viel Arbeit für manche Menschen, und deswegen wollte ich das empfehlen. Das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung. Ich habe es noch nicht getestet. Genau. Und ich glaube, damit kürzen wir die Sendung dann auch schon an dieser Stelle ab und sparen uns den Rest bis nächstes Mal auf, weil es ist ja schon lang genug, und genau, der Dominik ist auch schon heimgegangen. Vorrats-Shownotes. Speicherung. Genau. Dann auch wieder mit Politik, mit Vorrats-Shownotes-Speicherung sozusagen. Ja, genau. Die ging heute ein bisschen in Google unter. Aber wir verabschieden uns dann bis nächste Woche von euch und wünschen euch eine schöne Woche. Und uns auch. Uns ja. auch, ja. Bis ciao, dann. Ciao. Ciao. This creepy, awful place, hopelessly marooned. Things that hug your face after you're cocooned. Everyone is dead, but I'm supposed to be impressed. Lost in outer space, 57 years, the past has been erased. I wake up and I'm in tears. They ask me to go back, I'll be protected by a team. They laugh at me and waste their time with tricks. So now I'm gonna die, it's exactly like my dream. Welcome back to LV426. This frightened little girl, she wants to meet who lead. I wonder, can I be the warrior we need? Gorman is incompetent, fast as Mrs. Drake. Hicks does what he can, but how much more can Hudson take? Burke works for the company, he's in it for the cash. Bishop seems okay to me. He makes me think of Ash. Will it ever be okay for me to dream? Will anybody hear me if I scream? Far away from LV426. You came for me. Far away from LV426. Bishop. Clincher, I wonder what's in store. I guess it's up to Fincher. Sweet dreams for Bishop Ripley, Newt, and Hicks. At least for now, we're far away from LV426.